Der deutsche Pass, der deutsche Reisepass ist momentan auf Platz 1 der beliebtesten Pässe überhaupt. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir werden uns heute mit diesem Thema beschäftigen, da das Thema wieder aktuell geworden ist durch die Situation in der Türkei mit dem Referendum und die versuchte Einflussnahme Erdogans auf die türkische Community in Deutschland. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist immer ein sehr kontroverses Thema gewesen. Sie ist eingeführt worden unter der rot-grünen Regierung im Jahre 2000, wobei die CDU sich immer dagegen ausgesprochen hat. Bereits 1999, als die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt werden sollte, führte Roland Koch, Parteichef der CDU in Hessen, eine Wahl als Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, wodurch er die Wahl gewonnen hat. Bis zum Jahr 2000 galt immer, wer mindestens einen deutschen Elternteil hatte, galt als Deutscher. Im Jahr 2000 ändert sich das Ganze auf die Initiative der rot-grünen Regierung, und zwar folgendermaßen: Wenn ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht genießt, erwirbt das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit. Für die Einbürgerung voraussetzliche Lebenszeit in Deutschland wurde auch von 15 Jahren auf 8 Jahre reduziert. Das bedeutet, dass die Staatsbürgerschaft nicht notwendigerweise immer vererbt wird, sondern auch Personen, die in Deutschland mit auswärtiger Staatsbürgerschaft geboren werden oder mit auswärtigen Eltern, Anspruch haben auf die Staatsbürgerschaft. Natürlich sind auch die Zahlen interessant, welche Bevölkerungsgruppen denn die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Die Zahlen sehen folgendermaßen aus. Im Jahr 2011 wurde festgestellt, dass knapp 4,3 Millionen Deutsche einen weiteren Pass hatten. Davon hatten 690.000 Deutsche zusätzlich die polnische, 570.000 die russische und 530.000 die türkische Staatsangehörigkeit. Zum Vergleich, es lebten knapp 1,5 Millionen Türken ohne deutschen Pass und rund 800.000 Türken nur mit dem deutschen Pass. Leider gibt es keine aktuellen Zahlen zu dem Doppelpass, da die Erhebung tatsächlich zum letzten Mal 2011 geschah. Wie sieht es denn aus in der politischen Debatte in Deutschland momentan? Es ist nicht nur so, dass die CDU es kritisiert, also im Grunde genommen diese Reform gegen den Willen der CDU im Jahre 2000 durchgeführt worden ist, sondern auch, dass im linken Spektrum es Kritik ansetzt. So zum Beispiel der Spiegel-Kolumnist Augstein, der die doppelte Staatsbürgerschaft dahingehend kritisiert, dass sie die Integration nicht fördert. Die CDU hat jetzt neuerdings auch nochmals in ihrer Basis über die Junge Union versucht, nochmals diese Debatte anzustoßen. Jedoch ist es nach wie vor so, dass die SPD und die Grünen strikt dagegen sind, das geltende, momentan geltende Staatsbürgerschaftsrecht inklusive doppelte Staatsbürgerschaft zu verändern. Augstein kritisiert die Tatsache, dass zwei Staatsbürgerschaften haben und somit in zwei verschiedenen Staaten wählen können, was seiner Meinung nach definitiv hinderlich für eine komplette Integration ist. Er ist der Meinung, dass man nur in einem Staat wählen dürfte. Zum Wahlrecht muss man noch erwähnen, dass selbst Personen, die hier in Deutschland geboren sind und nach wie vor nur eine Staatsbürgerschaft aufweisen, also zumindest nicht die deutsche, nicht einmal auf kommunaler Ebene ein Wahlrecht haben. Im Gegensatz zu EU-Staatsbürger, die, auch wenn sie nur eine ausländische EU-Staatsbürgerschaft haben, direkt auch in Anspruch, über einen Anspruch verfügen, an Kommunalwahlen teilnehmen zu dürfen. In Frankreich gibt es momentan auch eine Debatte. Hierbei ist die Kandidatin der Front National für die Präsidentschaftswahlen dieses Jahr, nämlich Marine Le Pen, eine Gegnerin der Aufrechterhaltung der doppelten Staatsbürgerschaft in Frankreich. Sie ist der Meinung, dass nur Personen mit einer doppelten EU-Staatsbürgerschaft nach wie vor einen Anspruch darauf haben sollten, während alle Personen, die nicht eine zweite Staatsbürgerschaft außerhalb der französischen, eines Nicht-Mitgliedstaats der Europäischen Union haben, eine solche doppelte Staatsbürgerschaft nicht mehr haben sollten. Das betrifft dann vor allem, insbesondere in Frankreich, Personen aus den ehemaligen Kolonien, die einen Großteil der Migranten in Frankreich ausmachen. Interessanterweise macht sie eine Ausnahme für Russland, das ja bekannterweise kein EU-Mitgliedstaat ist, aber dennoch irgendwie laut Le Pen zu Europa gehört. Sie sieht nämlich Russland als integralen Bestandteil Europas und demnach sollte dann dementsprechend Russland oder beziehungsweise russische Staatsbürger sollten dann nach wie vor einen Anspruch auf beide Staatsbürgerschaften haben. Ein anderes europäisches Land, in dem die doppelte Staatsbürgerschaft momentan auch ein sehr aktuelles Thema ist, ist Großbritannien. Seit dem Brexit vermehrt sich auch die Zahl derer, die Anspruch erheben wollen auf eine EU-Staatsbürgerschaft, denn sie befürchten, durch den Austritt Großbritanniens zur Europäischen Union Nachteile zu erlangen, wenn sie keine EU-Staatsbürger mehr sind. Ja, Gustavo, was ist deine Meinung? Glaubst du jetzt wirklich, dass die doppelte Staatsbürgerschaft hinderlich für Integration ist oder ist das mal eben dahingesagt? Ich meine, es ist interessant, dass gerade Augstein, der halt wirklich bekanntlich links ist, gegen einen doppelten Pass ist. Ich denke nicht, dass es hinderlich ist. Ich denke, dass es von Person zu Person an Unterschiede gibt. Das heißt, es geht um die persönliche Einstellung zum Land und man kann es nicht per Gesetz oder per Dekret sozusagen verordnen, wie sich jemand selbst einschätzt oder fühlt. Das heißt, ich denke, dass Integration über andere Kanäle laufen sollte. Inwiefern? Das Empfinden als Staatsbürger setzt auch damit ein, inwiefern eine Person sich zu einer Gesellschaft zugehörig fühlt. Die Staatsbürgerschaft ist nur ein Aspekt. Andere Aspekte sind sicherlich dann auch die Chancen auf den Arbeitsmarkt. Gibt es dann auch Gleichheit im Bildungswesen? Gibt es dann auch die gleichen Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs? Hierüber entscheidet sich, ob ein Mensch sich als Deutscher oder Nicht-Deutscher empfindet. Ich meine, Menschen sind verschieden. Es gibt Menschen, die wahrscheinlich ihre gesamte Identität aus ihrem Pass ziehen, vielleicht aus ihrem ausländischen Pass, weil sie ihre Wurzeln nicht verlieren wollen, weil sie Angst haben, sich komplett zu assimilieren und ihre Herkunftskultur zu verlieren. Vielleicht ist es tatsächlich, es gab tatsächlich auch Überlegungen, ob es sinnvoller wäre, einen Impuls zu geben, quasi, dass sich Leute dann entscheiden müssen, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Bei mir zum Beispiel ist das nie wirklich passiert. Ich meine, irgendwann gab es ja diesen Personalausweiswechsel zu dieser Plastikkarte und als ich diesen beantragt habe, hat man mir im Amt gesagt, oh, sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich dachte, was, wirklich? Woher? Wieso habe ich sie? Ich hatte vorher keine Ahnung und ich habe auch direkt gefragt, ob ich sie irgendwie direkt loswerden kann, weil sie für mich absolut nicht relevant war. Sie war weder wichtig für meine Identität, noch wichtig für mein, sagen wir mal, Zugehörigkeitsgefühl. Ich weiß nicht, hast du ein ähnliches Erlebnis? Das ist interessant, dass du das erwähnst, weil es wird immer so geschildert, als sei es eine aktive Entscheidung derjenigen, die über doppelte Staatsbürgerschaft verfügen, diese beide Staatsbürgerschaften aufrechtzuerhalten. So wie du es schilderst, scheint es so zu sein, dass es auch Fälle gibt, in denen einfach die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes aufrechterhalten wird, ohne dass tatsächlich derjenige selbst weiß. Das ist richtig. Wie gesagt, für mich war das einfach nur, ich war total überrascht. Ich war bin seit über 20 Jahren in Deutschland und dann war ich, hey, ich habe eine zweite Staatsbürgerschaft und die mir absolut nichts nützt und die ich auch wirklich, wie gesagt, ich brauche sie nicht. Ich habe nicht vor, das Land zu verlassen. Ich lebe hier und das ist das Land, zu dem ich zugehörig fühle. Ich selbst verfüge ja auch über eine doppelte Staatsbürgerschaft und ich habe überhaupt kein Problem damit, zwei Identitäten zu haben. Das heißt, ich fühle mich Deutschland sehr verbunden, genauso wie den Herkunftsland. Für mich gibt es keinerlei internen Konflikt mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Und ich habe überhaupt kein Problem, beide aufrechtzuerhalten. Aber ist es für dich keine Hintertür, wo du sagst, oh, wenn es hier kacke ist, haue ich da ab? Hat das was mit deiner Identität zu tun? Ist das wie, da bin ich doch. Weil für mich ist das halt gesagt, ich lebe hier und das war es jetzt. Für mich ist das Thema eigentlich komplett gegessen. Nein, also ich denke, die meisten, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, denken nicht unbedingt an die eigene Identität, sondern an Vereinfachungen. Das heißt, wenn man zwei doppelte Staatsbürgerschaften hat, braucht man nicht in bestimmten Ländern ein Visum oder man kann sich dort niederlassen, ja, aber arbeiten. Moment, der deutsche Reisepass ist momentan auf Platz 1 der beliebtesten Pässe überhaupt, weil das ist der Pass, wo du in über 180 Länder reinkommst. Also eigentlich brauchst du theoretisch da auch keinen. Sicherlich, das heißt also fürs Reisen. Aber was ist, wenn du dich permanent in einem Land aufhalten willst? Mit dem Pass meines Herkunftslandes kann ich auch in zahlreichen Ländern problemlos wie innerhalb der Europäischen Union leben und arbeiten. Mit dem deutschen Pass könnte ich das nicht direkt. Ich müsste tatsächlich einiges an Bürokratie auf mich nehmen. Na gut, aber Bürokratie ist ja ein Teil Deutschlands, deswegen, also Integration ist auf jeden Fall gelungen. Oder wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht auch einen Doppelpass und ist das wichtig für euch oder ist das komplett irrelevant? Oder denkt ihr, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft der Integration in einem Land eher schadet? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like und abonniert uns. Danke und tschüss. Ciao.